Hermann, vielen Dank. Und vielleicht gleich die im Anschluss dann die August-Kolumne. Die August-Kolumne. Mhm. Die hieß Feinde in der Not und steht unter dem Motto, das ein Refrain eines zur Blockwartzeit 1939 geschriebenen kölschen Lieds bildet. Die Hingerle ja Dinnerston und Spingse, das sind der schlechte Menschen. So dauere nicht, du kannst probieren, die Hingerle ja Dinnerston. Im Allgemeinen gilt, dass Zahl und Umfang der Verbrechen, die von geheimen Diensten erdacht, vorbereitet und begangen werden, zu Zahl und Umfang der Verbrechen, die durch das segensreiche Wirken der Dienste verhindert worden sein sollen, sich verhalten wie der Kuhfladen zum Fliegenschiss. Mit jedwedem demokratischen Anspruch ist das Unwesen eh unvereinbar. Was für ein Souverän ist das, der nicht erfahren darf, was die 20.000 Angestellten der deutschen Geheimbünde, Bundesnachrichtendienst, militärischer Abschirmdienst, Bundesamt und Landesämter für Verfassungsbruch auf seine Kosten treiben, dessen auf Staatstreue geprüften Abgeordneten des Bundestags nichts davon wissen dürfen, dessen von den Diensten handverlesene 11 Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums BKG behandelt werden wie ein Elferrat der schwarz-gelb-rot-grünen Funken. Auch gilt, dass der Verrat von Staatsgeheimnissen vom Fall des Redakteurs Karl von Ossietzky, dessen Weltbühne die illegale Aufrüstung der Reichswehr publik gemacht hatte, wofür ein dem Volksgerichtshof vorauseilend gehorsames Weimarer Reichsgericht ihn ins Gefängnis gebracht hat, bis zu Günther und Christel Guillaume, die ihrer Berufsbezeichnung Kundschafter des Friedens Ehre gemacht haben, in aller Regel menschenfreundlicher war und ist als die Sammlung von Staatsgeheimnissen und ihr mit Höchststrafen bewährter Schutz. Das gilt auch für Edward Snowden. Verraten hat er nur, was die Dienste und ihre Regierungen vor ihrer Bevölkerung geheim halten wollten und nichts, was den anderen Diensten und ihren Regierungen unbekannt gewesen wäre. Der BND etwa und also das Kanzleramt, dem er unterstellt ist, hat von der National Security Agency, NSA, regelmäßig Material aus deutschen Netzen bezogen, im Austausch mit Daten, die der BND anderswo sammeln konnte. Vom Allgemeinen zum Speziellen, vom Sturm von Shit, der seit Snowdens Enthüllungen durch Deutschland fegt, wie durch kein anderes Land der Welt, und bei Springer, dessen Redakteure sich im Anstellungsvertrag zur Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten, Orkanstärke erreichte, als in einer Karikatur, in der die Oma warnte, und vergiss nicht, alles, was du sagst und schreibst, wird von den Amerikanern mitgeschrieben. Der Enkel antwortete, Oma, seit wann sind die Amerikaner bei der Stasi? Kann ein deutscher Kämpfer gegen das Reich des Bösen dem Reich des Guten Böseres nachsagen? Damit der Leser weiß, von welchen Kalibern hier die Rede ist, ein paar Zahlen. Für die NSA, die CIA und ihre anderen Geheimdienste geben die USA jährlich 80 Milliarden Dollar aus. Der BND darf jedes Jahr eine 500 Millionen Euro verdatteln. Hinzu kommen 1,4 Milliarden für den Bau der neuen Zentrale und den Umzug von Pullach nach Berlin. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, sagenhafter Moloch, Hauptverwaltung Aufklärung, Gegenstück zum NSA, und zum BND hatte 3.800 Angestellte, die mit jährlich 17 Millionen DDR-Mark und 13,5 Millionen BRD-Mark auskommen mussten, einem Dreißigstel bzw. einem halben Promille der Konkurrenz. Was die Affäre Snowden aller Welt verrät, ist das Geheimnis des Kalten Kriegs, den das deutsche Europa und die USA gegeneinander führen. Leser von Konkret wussten es spätestens seit März 1998, als an dieser Stelle die Sätze standen, der erste Kalte Krieg hat 40 Jahre gedauert, er endete mit der Kapitulation der Sowjetunion. Der zweite Kalte Krieg dauert erst 7 Jahre und bevor die Welt so recht weiß, dass er geführt wird und von wem, ist er schon entschieden, gegen die USA. Wenn die Medienberichte zutreffen, schnarrte jetzt 15 Jahre später Sabine Leuthäuser von der FDP, erinnert das an das Vorgehen unter Feinden während des Kalten Krieges. Es sprengt jede Vorstellung, dass unsere Freunde in den USA die Europäer als Feinde ansehen. Zitat Ende. Das absurde Motiv vom ungetreuen Freund, absurd, weil der Altruismus, der Verzicht auf eigene Wünsche, Güter und Interessen, der eine Freundschaft ausmacht, zwischen Staaten nicht zu denken ist, bestimmte die deutsche Erregung von Anfang an. Deutschland bespitzeln, Snowden verfolgen, sind diese Amerikaner noch unsere Freunde? Fragte Anne Will, die zwar dumm ist, dass es brummt, aber das Tümmliche ihres Volks zu erschnüffeln weiß, wie das Schwein die Trüffel. Der kleinlauten Kritik des Innenministers Hans-Peter Friedrich an den USA fand lärmende Kritiker. Steinbrück, Vizekanzlerkandidat der SPD, meinte, des Ministers Auftritt in den USA, Zitat, muss den Menschen in Deutschland als blanker Hohn erscheinen. Die Haltung der Kanzlerin sei ein riesiger Schaden für das deutsche Volk. Steinbrücks Parteifeind Steinmeier war überrascht über diese Unsicherheit, über diese mangelnde Trittfestigkeit eines Mannes, von dem seine Landsleute inklusive des Kritikers Steinmeier einen ruhig festen Schritt glaubten erwarten zu dürfen. Der andere Vizekanzlerkandidat Jürgen Trittin von den Grünen wollte, als wäre noch Friedensbewegungszeit, Zitat, die ganze Palette der Zusammenarbeit mit den Amerikanern auf den Prüfstand gestellt sehen. Amigo Home, das Wort fand seinen Lautsprecher in Jakob Augstein, dem die Online-Redaktion des sehr deutschen Spiegel die Rubrik im Zweifel links eingerichtet hat. Zitat, die gierigen Datensammler in den USA und Großbritannien haben kein Recht, deutsche Bürger auszuforschen. Die Bundesregierung muss die Menschen vor dem Zugriff fremder Geheimdienste schützen. Sie muss jetzt handeln. Es geht um die nationale Sicherheit. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberg traf den richtigen Ton, als sie entsetzt von einem Albtraum à la Hollywood sprach. Die Deutschen wollen im Überwachungsskandal endlich klare Worte von Angela Merkel. Aber die Kanzlerin schweigt. Wenn wir uns das gefallen lassen, haben wir aus zwei Diktaturen nichts gelernt. Auch Feigheit vor dem Freund ist Feigheit. Zitat Ende. In tausenden Dankschreiben für seine 5 Beiträge zum Thema sank die Nation, die im Zweifel alles Linke hasst, dem Autor an die Brust. Zum ersten Mal muss ich Ihnen leider 100%ig zustimmen, Herr Augstein, seufzte einer. Ein anderer fragte, was ist denn hier passiert? Ich bin derselben Meinung wie Augstein. Zum ersten Mal. Ein dritter war ganz hin und weg. Dass ich das mal erleben darf, der Herr Augstein verwendet tatsächlich das Wort national in einem positiven Zusammenhang. Die Stimmung erinnerte an die Paulskirche an jenem Oktobertag vor 15 Jahren, als der vormals im Zweifel linke Martin Walser unter rechtem Beifall sich die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken und den Gebrauch von Auschwitz als Einschüchterungsmittel und Moralkeule verbat. Die nächste Generation ist den vorhersehbaren Schritt weiter. Sie hat aus zwei Diktaturen, nämlich aus der Ermordung von 60 Millionen Untermenschen einer und der Ausbürgerung des Gitarristen Biermann andererseits, gelernt, dass wir uns nichts gefallen zu lassen haben von Fremden, die mit ihrer angloamerikanischen Gier und Methoden aus Hollywoods Unkultur unser gutes Recht verletzen. Das war die Kolumne vom August. Hermann, die beiden passen ja zusammen wie Schraube und Mutter. Und ohne Toleranz. Ohne Toleranz. Und da wir dann doch in der Zeit weiter fortgeschritten sind als gedacht, würde ich vorschlagen, dass wir das dann das nächste Mal zwei machen. Genau. Oder aber in der Zwischenzeit uns nochmal Gelegenheit nehmen. Ja. Damit wir so den großen Bedarf, der jetzt dann mit dem Beginn dann Herbst ja auch einsetzt, da sitzt man dann gerne am Ofen, bald jedenfalls. Und jetzt wird es aber romantisch. Atlantisch. Jetzt kommt Spitzweg. Ja? Spitz was? Spitzweg. Was ist Spitzweg? Oder wer? Wer? Das war ein romantischer, kitschiger Maler, deutscher Ach, wirklich? Maler. Und den willst du mir jetzt hier gerade mal eben so unterjubeln. Also die Szene, wie wir am bollernden Ofen sitzen. Und FSK hören. Und in Ruhe ein gutes Buch lesen. FSK hören. Darum geht's. Ah ja. Darum geht's. Hermann, vielen Dank. Wir haben ja schon so ein paar Spitzfindigkeiten auch schon vor dem Start der ersten Kolumne hinsichtlich der Wahl am 22. September und auch was diese Runde da gestern Abend angeht. Willst du mich vielleicht noch aufklären über den Journalisten, den du gerne in dieser Runde gesehen hättest, so du dann die Runde hättest sehen wollen? Das ist der weltbekannte Journalist Florian Silbereisen, der das Festival der Volksmusik moderiert. Ach, wirklich? Naja, gut, dümmer als Frau Will ist der auch nicht. Ich weiß es nicht, ich habe den noch nie gesehen und hoffe... Und er sieht besser aus. Ich hoffe sehr, dass ich dann eher Gelegenheit haben werde, im Golem zu sein, wenn solche Veranstaltungen im Fernsehen laufen. Das hoffe ich sehr, dass mir das... Dass mir das dann tatsächlich auch erspart bleiben möge. Hermann, vielen Dank, ja? Jawohl. Und wir hören uns bald wieder. Jo, bis die Tage. Bis die Tage, Hermann. Tschüss.